rein in der goldenen Gans. Da küssen die Buben die Madeln beim Tanz. Bei der blonden Katrein, tja, da ist das so brav. Und sowas, das freut einem halt auch. Manchmal bringt die Katrein dir auch selber den Wein und sie setzt sich zu dir, bist du mal allein. Die Katrein ist so lieb und der Wein ist so gut, da wird dir ganz so wohl zumut. Bei der blonden Katrein in der goldenen Gans, da küssen die Buben die Madeln beim Tanz. Bei der blonden Katrein, tja, da ist das so brau, und sowas, das freut einen halt auch. Ja, da ist das so brau, und sowas, das reicht einmal aus.